Süddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim. Der Telefonist. Ein Hörspiel von Walter Jentz. Ich erinnere mich noch genau an diesen 20. Juli 1944. Der Himmel war gläsern und sehr hoch. Dunkel umrandete Wolken, Gewebe aus milchigem Tuch. Und die Sterne, spitze, kalt funkelnde Sterne, wiesen den Weg, als es schon lange hell geworden war. Ich dachte an die meinen, an meine Frau. Es wird ein wunderbarer Tag. Ich freue mich auf den Abend. Klaus hat ein Telegramm geschickt. Ich denke, ich werde ihn an der Bahn abholen können. Wenn der Junge da ist, wollen wir eine Flasche Wein trinken. Die letzte. Wir haben sie lange aufbewahrt. Der Zug fährt langsam. Was tut sich, aber ist nicht eilig. Zu Hause warten sie jetzt auf mich, auf Klaus, der sie damals verlassen hat. Bin ich's noch? Ich trage zwar seinen Mantel und seine Schuhe, das Licht wärmt seine Haut und die Sonne streichelt sein Haar. Aber seine Gedanken sind nicht mehr meine Gedanken. Ich bin nicht mehr der Klaus von einst. Ich komme aus Bialystok. Ja, ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Vor den Läden standen die Frauen mit Körben und Netzen. Manche hatten ein Kind an der Hand. Niemand sprach. Nur das gehorsame Schlurfen der Schritte unterbrach das Schweigen. Als der Verkäufer die Tür schloss, gingen sie wortlos auseinander. Die Schritte verhallten und der Verkäufer stellte einen Stuhl vor den Laden. Aber niemand setzte sich hin, denn die Straße hatte keinen Schatten. Wir erwarteten Klaus und gleichzeitig waren unsere Gedanken bei unserer Jüngsten, bei Irene, die an diesem Tage nicht bei uns sein konnte. Bald werden Sie das Morgenlied anstimmen und dann werden Sie hereinkommen. Ich spreche jetzt so gerne mit Mutter, aber Berlin ist so weit. Ach, wie heiß und drückend ist es heute. Mutter deckt jetzt sicher den Tisch und Klaus freut sich auf Berlin. Und der Großvater. Ich verstehe nicht, dass man einen so alten Mann noch einsperren kann. Was hat er denn getan? Warum bin ich denn hier? Und wie heiß es heute ist. Und keine Wolke am Himmel, kein Luftzug, kein Atem. Sogar die Fahne ist müde, die verhasste Fahne. Wenn doch der Abend bald käme, wenn es doch Nacht würde, Regen und Dunkel und Nacht. Dunkel und Nacht. In den Betonbunkern des Pendlerblocks schien sich alle Hitze zu sammeln. Hier, im Bauch der Galeere, kam alle Hitze zusammen, die von Betscha war und Bialystok, die von Buchenwald und Berlin. Wie Sträflinge an der Ruderbank kauerten wir Telefonisten auf unseren Hockern. Das Licht war grell, die Luft schwül und verbraucht. Es roch nach Zigarettenrauch und Schweiß. Ich weiß noch, wie ich kam und mich auf meinen Hocker setzte. Es war genau 15 Uhr. Ja? Wie? Noch blockiert? Ja gut, ich habe verstanden. Verbindung mit dem Führerhauptquartier noch nicht möglich, Herr Oberst. Wir versuchen weiter. Ende. Begreifen Sie das, Fellmacher? Nein, wir haben schon dreimal reklamiert. Luftangriff? Keine Feindeinflüge gemeldet. Technischer Fehler? Vielleicht. Die Russen stehen 100 Kilometer vor der Wolfschanze. Das heißt? Verlegung des Führerhauptquartiers von Rastenburg nach Zossen bei Berlin. Sind Sie sicher? Vorhin kam ein Anruf von Oberstleutnant Mohr. Alle Nachrichtenverbindungen sollen von heute an über Berlin geschaltet werden. Denn durcheinander erklärt sich vieles. Aber versuchen Sie es lieber nochmal. Das Blitzgespräch für Oberst Hass zum Führerhauptquartier, General Müller. Dies ist die vierte Reklamation. Danke. Sie sehen nicht gut aus heute, Hintig. Waren Sie in der Prinz-Albrecht-Straße? Ja. Das Gesuch ist abgelehnt. Aber das ist noch nicht alles. Mein Vater ist nicht mehr im Gefängnis. Vor 14 Tagen haben Sie ihn weggebracht. Wohin? Buchenwald. Das Konzentrationslager in der Nähe von Weimar. Vermittlungen? Ja, ich verbinde. Ja, jetzt wissen Sie es. Haben Sie es Ihrer Frau schon gesagt? Gießen, ja. Nein, sie soll es erst morgen erfahren. Morgen braucht sie nicht in den Sender. Wir erwarten heute unseren Jungen. Klaus hat 14 Tage Urlaub. Heute Abend wollten wir feiern. Warten Sie noch ein wenig mit dem Feiern, endlich. Nur ein oder zwei Tage. So lange kann ich nicht schweigen. Ich denke nicht an Ihren Vater. Ich denke auch nicht an Ihre Tochter. Meine Tochter? Was ist mit ihr? Was wissen Sie von Irene? Vor einer Stunde kam ein Gespräch. Kinderlandverschickungslager Petschawai. Ich habe es angenommen. Wer weiß, wann Sie das nächste Mal durchkommen. Diese Sache mit Rastenburg gefällt mir nicht. Ach, Rastenburg. Was ist mit Irene? So sprechen Sie doch endlich, Velma. Nichts Gefährliches, Hentig. Die Lehrerin war am Apparat. Hier, ich habe es aufgeschrieben. Komm nur, Helga. Und setz dich da drüben auf das Bett. Ja, Irene. Da. Iss. Es ist alles für dich. Schokolade? Ja, und auch die Bonbons. Du isst doch gern Bonbons, nicht wahr? Ja, aber die sind doch für dich, Irene. Nein, ich habe noch mehr im Schrank. Hast du ein Paket bekommen? Ja, gestern. Ich habe schon lange keine Post mehr gekriegt. Übermorgen sind es 4 Wochen. Früher schrieb Mutti mir alle 3 Tage. Vielleicht kann sie jetzt nicht schreiben. Weil sie so viel arbeiten muss. Das meine ich nicht. Oder weil sie krank ist? Nein, Helga. Kennst du dieses Bild? Das ist Mutti. Herr Lenke hat sie fotografiert. Als Vati Weihnachten auf Urlaub war, da hat er ihr eine Korallenkette mitgebracht. Die gibt es nur in Frankreich, hat er gesagt. Gefällt sie dir nicht? Doch, sie ist schön. Hat Mutti dir das Bild geschickt? Nein. Es ist für dich, Helga. Hör zu, Helga, ich muss dir etwas sagen. Der Brief ist gar nicht von deiner Mutter. Jetzt habe ich auch so ein Bild wie Inge Tüppelmann. Aber ihre Mutti ist tot. Komm. Setz dich zu mir, Helga. Und pass jetzt gut auf. Hast du Inge Töppelmann das Bild von ihrer Mutter auch geschenkt? Ja, und Schokolade und Bonbons. Die Rahmenbonbons von Fräulein Dr. Willig. Darf ich jetzt gehen? Wir wollen Völkerball spielen gegen die 6B. Wenn ich nicht dabei bin, verlieren wir. Ja, geh nur, Helga. Du musst nicht traurig sein, Irene. Du hast doch gestern ein Paket bekommen. Nun, Irene, wie hat sie es aufgenommen? Ich habe es ihr nicht erzählt. Weshalb nicht? Ich konnte es nicht. Weil du es nicht wolltest. Doch, ich habe es versucht. Aber sie verstanden mich einfach nicht. Hier ihre Schokolade, den Resten, die Bonbons werde ich ihnen ersetzen. Aber Irene. 3-mal habe ich es jetzt getan. Nun sind sie an der Reihe. Ich? Aber Irene, der Brief war an dich. Ich bin ihre Lehrerin. Zu mir haben sie kein Vertrauen. Du bist nur wenig älter als die Mädchen. Du bist ihre Freundin. Nur du kannst ihnen helfen. Ich konnte es. Aber das ist jetzt vorbei. Und warum? Weil ich Angst habe. Angst, dass auch ich einmal einen Brief wie Inge Töpelmann oder Monika Walz oder Helga Iversen bekommen werde. Und wer wird ihn mir geben? Sie vielleicht, Frau Dr. Willig. Ich bin 17 Jahre alt, Sie 38. 35. Sie wohnen in der Stadt in einem Hotel, wo es von Soldaten windet. Irene, was soll das heißen? Ich wohne im Lager bei den Mädchen. Und nachts, wenn unser Polizist schon schläft, wenn die Tschechen kommen und mit Steinen in mein Fenster werfen, denn es ist ja das einzige Zimmer, in dem noch Licht brennt. Sie wissen, dass die Mädchen darauf bestehen, weil sie sich sonst fürchten. Nachts, wenn ich auf meinem Bett liege, habe ich Angst. Ich möchte auch einmal jung sein. Verstehen Sie das nicht? 17 Jahre alt, ein Backfisch mit der Schulmappe unter dem Arm, ein Kind, das weint und dem man Schokolade schenkt, wenn es nicht schlafen kann. Ein Kind, wie Sie es waren, im Tennisrock, die Tanzstunde und der Ball bei den Mädchen. Und Eltern und im Kino Bonbons, weil es aufregend wird. Musik in einer Eisdiele, ein rotes, ein gelbes, ein grünes. Ach, Kind. Und dann ein Junge im schwarzen Anzug. Ein Junge mit einem Blumenstrauß in der Hand, Rosen in Seidenpapier. Und er öffnet sie nicht und ich sage, Sie müssen zuerst das Papier... Kind, Kind. Ich weiß, dass es albern und langweilig ist, aber ich möchte mich auch einmal langweilen. Ich möchte nicht immer nur Angst haben, nicht hören, wie die Fensterscheibe klirrt, nicht sagen, deine Mutter ist tot und nimm die Bonbons. Ich möchte endlich einmal ein Kind. Ja, gewonnen, Irene, wir haben die 6B schon 2-mal besiegt. Bitte. Lass uns allein, Helga. Geh hinaus! Geh sofort hinaus! Ich kann dich nicht mehr sehen! Irene, nimm dich zusammen, Kind! Ich will dich, ich will dich, ich will dich! Irene! Irene, was ist denn? Kind, was ist denn? Nimm dich doch zusammen! Irene! Einen Arzt! Ja, ein Nervenzusammenbruch. Aber wirklich, Gisela, es scheint nicht gefährlich zu sein. Sie hat sich schon wieder gefangen, nur noch ein paar Tage Ruhe. Ja, unser armes Kind. Nein, ich glaube nicht, dass Sie noch einmal anrufen werden. Felmer hat das Gespräch angenommen. Ja, natürlich, ich versuche es gegen Abend noch einmal. Nein. Nein, nein, Gisela Einsmeilen ist sie dort bestimmt am sichersten. Die Lehrerin war sehr verständlich und sie nahm alle Schuld auf sich. Doch, der Arzt sei gut. Was? Was sagst du? Klaus ist schon da. Was denn, bei dir im Sender? Wie sieht er denn aus? Grüße ihn von mir. Ich muss aufhören, Gisela. Also um 7 an der U-Bahn. Jetzt, kurz nach 4. Nun? Mein Sohn ist schon da. Er ist bei meiner Frau im Funkhaus. Ja, ich verbinde. Rastenburg, Feldmarschall Keitel, Verbindung mit Generaloberst Tromm. Jetzt schon, das kann nicht sein. Hallo? Ich gebe weiter nach Bertha 3745. Hören Sie mit, Händig, ich beschwöre aber, Sie, hören Sie mit. Aber Sie wissen doch, was darauf steht. Ich weiß, trotzdem, bitte. Eine Ordonnanz zum Chef der Nachrichteninspektion 7. Wir hörten damit, zum Donnerwehr, gehen Sie aus der Leitung. Keitel fragt nach Oberst Stauffenberg. Stauffenberg? Der hat sich doch vor einer halben Stunde aus Rangsdorf gemeldet, war zum Lagebericht im OKH. Aber was ist das? Rotes Licht. Flackerndes rotes Licht. Da, jetzt wieder. Alarmstufe 1. Alle Leitungen besetzen. Nehmen Sie den Hörer händig. Nein. Nein, Felmer, das kann doch nicht sein. Hören Sie mit. Erstens. Grundbefehl an alle Generalkommandos. Der Führer Adolf Hitler ist tot. Adolf Hitler ist tot. Die gewissenlose Clique frontfremder Parteiführer hat es unter Ausnutzung dieser Lage versucht, der schwerringenden Front in den Rücken zu fallen. In den Rücken zu fallen. Die Macht zu eigennützigen Zwecken an sich zu reißen. In dieser Stunde höchster Gefahr hat die Reichsregierung zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung den Ausnahmezustand verhängt. Ausnahmezustand, Felmer. Mein Gott, Felmer, was hat das alles zu bedeuten? Hitler ist tot. Befehl an alle dem Stadtkommandanten von Berlin unterstehenden Einheiten, sich in Marsch zu setzen. Abriegelung des Regierungsviertels durch die Truppen des Wachbataillons. Jeder Widerstand gegen die militärische Vollzugsgewalt ist rücksichtslos zu brechen. In dieser Stunde ist die Geschlossenheit der Wehrmacht und die Aufrechterhaltung von Disziplin oberstes Gesetz. Marschbefehl an die Heeresfeuerwerkerschule, die Heereswaffenmeisterschule, zwei Landesschützenbataillone. Ich mache es allen Befehlshabern des Heeres, der Kriegsmarine oder Luftwaffe zur Pflicht, die Inhaber der vollziehenden Gewalt bei der Durchführung ihrer Aufgabe mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen. Der deutsche Soldat steht vor einer geschichtlichen Aufgabe. Von seiner Tatkraft und Haltung wird es abhängen, ob Deutschland gerettet wird. Hallo, XT-18, die Leitung ist frei, bitte sprechen. Marschbefehl an die Infanterieschule Döberitz, die Panzertruppenschule Wünsdorf, die Artillerieschule Jüterbock, die Schule für schnelle Truppen Krampnitz. Marschbefehl an die Truppen. Wissen Sie denn, was das zu bedeuten hat, Felmer? Ja, ich weiß es. Ja, wieso denn? Schon lange? Seit einigen Monaten. Ja, warum haben Sie mir nichts gesagt? Nein, aber ich war oft nahe dran, es Ihnen zu erzählen. Warum haben Sie es denn nicht getan? Weil Sie nicht frei sind, Händig. Sie haben eine Frau, Kinder, einen Vater. Sie denken an Ihre Familie. Manchmal beneide ich Sie darum. Aber wer eine Revolution plant, darf nicht gebunden sein. Aber Sie wussten doch, dass ich auf Ihrer Seite stehe, Felmer. Sie wussten doch von meinem Vater. Trotzdem. Vielleicht war es auch nur Egoismus. Ich wollte mit reinen Händen dastehen. Wenn ich Sie hineingezogen hätte, die Last wäre zu schwer geworden. Seien Sie froh, wenn Sie die nächsten Stunden überstehen, ohne sich entscheiden zu müssen. Noch steht alles gut. Das Attentat ist geglückt. Das Attentat? Dann ist Hitler ermordet. Ja, aber das ist nur der erste Schritt. Noch liegt alles im Dunkeln. Das letzte Gespräch aus Rastenburg kam kurz nach 1, das erste wenige Minuten nach 4. Was geschah in den 3 Stunden, als alle Verbindungen unterbrochen waren? Und warum sind die Leitungen jetzt plötzlich wieder frei? Das möchte ich gern wissen. Dringender Befehl an alle Generalkommandos. Es sind unverzüglich folgende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Endlich. 13.05 Uhr. Dann müsste die Bombe gegen 12.45 Uhr explodiert sein. 16.10 Uhr. Das heißt... Die Sender? Ja, auch der Deutschlandsender, in dem Ihre Frau arbeitet. Da muss ich sofort mit ihr telefonieren. Damit würden Sie alles verraten. Noch darf niemand etwas wissen, darauf kommt es an. Aber wenn gekämpft wird, Ihr Zimmer liegt im ersten Stock der Straße zu und mein Sohn ist bei ihr, hätte ich Sie doch nur warnen können. Zu spät, für Privatgespräche ist jetzt keine Zeit mehr. Wir brauchen alle Leitungen. Befehl an Wehrkreiskommando Böhmen-Mähren. Die Dienststellen der Gestapo und des SD sind unverzüglich zu besetzen. Jeder Widerstand ist rücksichtslos zu brechen. Ich wiederhole. Bemerken, dass die Irene und im Betschaber liegen SS-Truppen. Vielleicht wird auch dort schon gekämpft. Hören Sie mithändig, die Aktion läuft, das Regierungsviertel wird umstellt. Aber was wird die SS machen? Die Konzentrationslager sind beschleunigt zu besetzen. Die Lagerkommandanten zu verhaften, die Wachmannschaften zu entwaffnen und zu kasernieren. Buchenwald, Betschaber, der Sender. Mein Vater, Irene, Gisela und Klaus, wo soll ich anfangen, Fellmer? Was kann ich denn tun? Die Schlinge zieht sich zusammen und sie spüren es nicht. Nur ich weiß es, ich, die Spinne in der Mitte eines Netzes, das ich nicht geflochten habe und in dessen Maschen ich mich langsam verfange, aber noch kann ich mich bewegen, noch bin ich nicht tot. Händig, wollen Sie uns wirklich verraten? Vor ein paar Minuten haben Sie mir vorgeworfen, dass ich... Ein Blitzgespräch nach Weimar. Sind Sie wahnsinnig? Wie? Gestört? Ach so. Es ist alles blockiert. Außerdem Feindeinflüge im Raum Sachsen-Thüringen. Was, jetzt? Ein Angriff auf Berlin? Das wäre entsetzlich. Zwei, fünf, acht, zwölf, 15, 16, 19 Flugzeuge. Ob die wohl wissen, dass wir hier sind? Vielleicht. Ich könnte mir denken, dass es von oben ganz romantisch aussieht. Ein Spielzeugkasten mit reinlichen Häusern und sauberen Plätzen. Bleisoldaten. Ja, und Polizisten, die den Verkehr regeln. Die MGs funkeln in der Sonne wie silberne Lanzen. Und die Drähte sind blitzende Schnüre. Sind Sie schon lange hier? Wir sagen alle du zueinander. Du wirst dich daran gewöhnen. Ich heiße Hansen. Und ich Hentig. Seit wann bist du hier? Seit 1943. Ich habe Flugblätter gedruckt. Und du? Ich spreche nicht gern darüber. Verstehe. Siehst du? Nun kommt die zweite Welle. Kurs Südosten. Sachsen. Tschechoslowakei. Da lebt meine Tochter. Wenn sie wüsste, was ich weiß, ginge sie jetzt in den Wald und versteckte sich in einer Höhle. Was tun Sie denn? Ich winke dem Piloten zu. Vielleicht sieht er mich und winkt wieder, wenn seine Maschine das Haus meiner Tochter überfliegt. Vielleicht kommt er von Norden. Vielleicht hat auch meine Frau ihm zugewinkt in Hamburg. Ist das nicht seltsam mit diesen Flugzeugen? Sie töten und bringen uns Grüße. Sie löschen uns aus und führen uns doch zusammen. Ich habe sie gesehen, du hast sie gesehen, wir alle haben sie gesehen. Unsere Blicke haften am Metall ihres Rumpfs. Sie fliegen vorbei, Irene. Du brauchst nicht aufzustehen. Geht es dir etwas besser? Ja, ich fühle mich schon wieder gut. Du wirst dich ein paar Tage schonen müssen. Nur heute. Es ist so ein herrlicher Tag. Darf ich auf den Balkon? Wenn du willst. Oh ja. Komm, stütz dich auf mich. So. Jetzt leg dich in den Liegestuhl. Schauen Sie doch, wie schön die Flugzeuge sind. Schwebend und voll Anmut. Das Licht verfängt sich in den Flügeln. Die weißen Streifen hinter ihnen gleichen Wolkenbänken. Haben Sie schon mit Helga gesprochen? Nein, Aber nachher werde ich es tun. Du kannst dich auf mich verlassen. Bitte. Sagen Sie es ihr erst morgen, ja? Das Wetter ist so schön heute. Ich fühle mich ganz leicht und schwerelos. Beinahe wie die Flugzeuge da oben. Alles ist sehr weit entfernt. Sogar der Brief und das Bild von Frau Iversen. Dr. Havlicek hat dir eine Spritze gegeben. Nein, nein, es ist nicht die Spritze. Ich bin ganz ruhig jetzt und glücklich. Verzeihen's, wenn ich heute Morgen so ungezogen war. Du warst nicht ungezogen. Doch, doch. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt ist es schön. Ich sehe blaue und rote und grüne Bälle. Kreise und Spiralen. Farben und Bänder. Alles leuchtend und blank. So überdeutlich scharf. Oh, ich möchte schlafen. Was für ein Tag ist heute? Donnerstag. Nicht den Tag, das Datum meine ich. Es ist der 19. Nein, warte, der 20. Juli. Donnerstag, der 20. Juli. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Oh, was für wunderschöne Blumen haben Sie mir mitgebracht, mein Herr. Aber das Papier hätten Sie abnehmen sollen. Das gehört sich nicht. Warten Sie, ich tue es für Sie, sonst stechen Sie sich noch mit der Nadel. Und das täte mir leid. Sie schläft. Die Spritze wirkt. Ich werde Dr. Halitschek anrufen. Ja, bitte? Entfernen Sie Sprecher aus Berlin, Fräulein Willig. Herr Hint, ich möchte Sie sprechen. Ja, ich komme. Hallo, hier Dr. Willig. Hier ist Hentig. Ich möchte fragen, wie es meiner Tochter geht. Wir sind recht zufrieden. Sie schläft jetzt. Herr Dr. Havlicek meint, dass sie Ende der Woche wieder aufstehen kann. Das ist gut. Sagen Sie, Frau Doktor, ich habe eben gehört, dass starke feindliche Bomberverbände sich im Anflug aufs Protektorat befinden. Sie haben uns schon überflogen. Es ist nichts passiert. Und wo befindet sich meine Tochter jetzt? Ich meine, jetzt im Moment ist sie in ihrem Zimmer, oder? Wir haben sie auf den Balkon gelegt. Was denn, auf den Balkon? Also, Frau Doktor, das möchte ich auf keinen Fall. Ich wünsche, dass meine Tochter sofort in den Keller gebracht wird. Sie ist krank und bei Alarm kann es zu spät sein. Haben Sie mich verstanden? Ja, aber sie schläft jetzt. Dann wecken Sie sie auf. Ihre Tochter braucht vor allen Dingen Ruhe. Der Arzt hat es so verordnet. Das ist mir völlig gleichgültig. Ich bin Ihr Vater und ich bestehe darauf, dass sie sofort in Sicherheit gebracht wird. In Sicherheit? Hier ist noch nie etwas passiert. Aber heute... Ja, warum denn gerade heute? Es ist ein so schöner Tag. Die Mädchen machen einen Ausflug. Was? Irene und ich sind ganz allein. Einen Ausflug? Um Gottes Willen. Wann kommen Sie zurück? Ja, gegen Abend, denke ich. Warum? An einem Tag wie diesem ist es ganz ungefährlich. Außerdem ist unser Polizist dabei. Also trotzdem möchte ich, dass ich Ihre Mutter sofort... Wenn Sie darauf bestehen, bringen wir Sie in den Keller. Auf Ihre Verantwortung. Sprechen Sie noch? Ja. Die Leitung wird dringend benötigt. Sie brauchen sich wirklich nicht zu beunruhigen, Herr Hentig. Danke. Ich danke Ihnen, Freund Doktor. Wirklich, Sie tun mir einen sehr großen Gefallen. Auf Wiederhören. Irene bleibt auf dem Balkon. Ich setze mich zu ihr. Uhr. Alarmierung der Truppen beendet. Es ist soweit, Hentig. Jetzt geht es los. Haben Sie die Bestätigung mitgeschrieben? Ja, 17:40 Generalkommando Hamburg bestätigt ersten Grundbefehl. 17:47 Generalkommando München, 17:55 Stuttgart. Ich stelle durch. Ja? Sonderbefehl. Wiedereinsetzung der Generalobersten Höpfner und Beck. Gut, geben Sie mir den Zettel. Hier. Aber warum? Es ist besser so. Ich habe den Befehl, alle Meldungen mitzuschreiben. Sie nicht. Sie haben mit der Verschwörung nichts zu tun. Filmer, haben Sie kein Vertrauen zu mir? Dass Sie mir geholfen haben, braucht niemand zu wissen. Für den Fall, dass etwas schief geht. Begreifen Sie doch. Aber es steht doch alles gut. Noch hat das Hauptgefecht nicht begonnen. Ich kenne nur einen Teil des Plans, doch ich weiß. Solange wir den Sender nicht haben, ist unsere Stellung schlecht. Verzweifelt schlecht. Vorhin, als Sie mit Ihrer Tochter telefonierten, kam der Befehl zum Handstreich. Was heißt das? Angriff auf den Sender. Um jeden Preis. Beck muss sprechen. Wenn es nicht bald geschieht, sind wir verloren. Klaus, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du seist weggegangen. Warum bist du so erschrocken, Mutter? Ist etwas geschehen? Ich weiß nichts genau. Es sind nur Gerüchte. Irgendetwas von einer Revolte. Eine Revolte? Gegen Hitler? Das ist vielleicht meine Rettung. Ich kann jetzt nicht weg. Aufnahme im Bunker, eine Sondersendung. Aber du musst sofort gehen. Es kann sein, dass bald niemand mehr das Haus verlassen darf. Bitte beeil dich. Ich bring dich zum Ausgang. Ja, und dann? Gehst du auf schnellstem Wege zu Vater. In die Benzlerstraße? Du musst Vater auf jeden Fall zu erreichen suchen. Hörst du? Auf jeden Fall. Ich habe schon dreimal versucht, ihn anzurufen, aber die Leitungen waren immer gesperrt. Sag ihm, dass ich verhindert sei. Vor 6:30 geht er nicht weg. Wenn du dich beeilst, kannst du es noch schaffen. Ja. Ich will inzwischen versuchen, wenigstens das Wachbüro zu erreichen. Vielleicht können Sie ihm eine Nachricht zukommen lassen. Komm. Alles gut. Ich wiederhole. Befehl an die Sonderkommandos der Infanterieschule Döberitz. Der Sender ist unverzüglich zu nehmen. 18:30 Uhr. Sie hat das Gebäude verlassen. Sie ist auf dem Weg zu mir. Nun kann nichts mehr passieren. Verzeihen Sie, Felmer. Wie? Dass ich so unentschlossen war. Sie haben viel getan. Sehr viel für jemanden, der nicht dazugehörte. Warum betonen Sie das immer wieder? Weil Sie auf der anderen Seite stehen, Hentig. Aber ich... Nein, nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß, Sie waren immer gegen Hitler. Aber an Tagen wie diesen muss man sich entscheiden. Fürs Ganze oder für das Teil. Sie haben das Teil gewählt. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Die Zukunft ist dunkel. Jeder richtet die Augen auf das Nächste. Aber ich möchte, dass auch Sie mich verstehen, wenn ich ein wenig weiterzusehen versuche. Sie sind allein, Felmer. Da ist alles ganz einfach. Aber ich... Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sitzen wir wirklich in verschiedenen Booten. Sie haben ein Ziel und fahren geradeaus. Die Wellen kümmern Sie nicht. Sie erwartet das Meer. Ich aber möchte im Hafen bleiben. An der Mole. Im Windschatten. Und den anderen zurufen, kommt zu mir schnell, ehe es zu spät ist. Duckt euch, kauert euch zusammen, versteckt euch unter der Plane. Bei mir ist noch Platz. Ich habe euch erwartet und alles vorsorglich bereitet. Wenn wir ganz eng zusammenrücken, Leib an Leib, und wenn wir still sind, uns klein machen und einander mit den Armen umschlingen, können wir diesen Sturm vielleicht überdauern. Ich verstehe Sie, Hentig. Gehen Sie in Ihr Boot. Es ist 18:40 Uhr. In 5 Minuten werden Sie abgelöst. Sie nicht? Ich bleibe hier. Das ist mein Befehl und den führe ich aus. Leben Sie wohl. Vielleicht haben Sie Glück. Ich möchte es Ihnen wünschen, aber ich glaube es nicht. Denn wie dieser Tag auch ausgehen mag, die Entscheidung wird Ihnen nicht erspart bleiben. Da kommt meine Ablösung. Ich muss nach Hause. Zu spät, Hentig. Das ist nicht Ihre Ablösung. Und ich fürchte, sie kommt auch nicht mehr. Gott sei Dank, dass wir am Fenster stehen. Wenn ich da hinten stünde, ich glaube, ich würde umfallen. Das denkt man immer am Anfang, aber in Wirklichkeit kann man viel mehr, als man glaubt. Du wirst es auch noch sehen. Außerdem sorgen schon die anderen dafür, dass man nicht umfällt. Werden wir eigentlich jeden Abend in so ein Zimmer gesperrt? Die ganze Belegschaft in diesen winzigen Raum? Nein, ich habe es noch nie erlebt. Es muss etwas vorgefallen sein, sonst hätte die SS nicht solche Angst. Ich bin auch ganz außer Atem. Wir waren gerade beim Steineklopfen drüben in der Halde. Plötzlich kam das Auto an. Sie hielten nur ganz kurz, dann schrillten die Alarmpfeifen und die Aufseher trieben uns zusammen. Bei uns war es ähnlich. Pass auf, da ist etwas los. Siehst du den Doppelposten vor den Wachtürmen? Das hat etwas zu bedeuten. Fenster schließen! Was soll denn hier? Ja, ich bin hier. Ruhig, Kinder! Wir dürfen die Nerven nicht verlieren. Die Leute haben Angst. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt verstehe ich auch, warum ausgerechnet dieser Weißmann so freundlich zu mir war. Sonst ist er der schlimmste Schinder, aber vorhin, als ob er sich anbiedern wollte. Du, Hendrik, was für ein Tag ist eigentlich heute? Du weißt es doch sicher. Am Anfang zählt man ja noch die Stunden. Donnerstag, der 20. Juli. Dann hat heute mein Bruder Geburtstag. Den Tag wollte ich mir schon immer merken. Vielleicht behalte ich ihn jetzt. Ja. Unteroffizier Fellmer? Herr Leutnant. Hier Ihr Ausweis. Der ist für Sie, Obergefreiter. Ohne dieses Papier können Sie das Zimmer nicht verlassen. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wir müssen uns sichern. Hier ist außerdem noch eine Nachricht für Sie, Obergefreiter. Danke. Aber ich sollte jetzt abgelöst werden. Sie machen Dienst. Niemand verlässt das Gebäude ohne schriftlichen Befehl. Obergefreiter Klotz. Ist heute in A3 eingesetzt. Sie notieren? Jawohl, Herr Leutnant. Gut. Anruf für Obergefreiten Hendrich. Kann den Sender nicht verlassen. Rückkehr unbestimmt. Der Junge ist auf dem Weg zu dir. Geht nach Hause und wartet auf mich, Gisela. Irene? Sie, Dr. Havlicek, ist etwas passiert? Es ging dir nicht gut heute Morgen, Irene, und da habe ich noch einmal nach dir geschaut. Aber jetzt scheint es wieder besser zu sein, nicht wahr? Ja. Sieh dich nur um. Hier warst du noch nie. Im Keller? Ja. Dein Vater hat angerufen. Er bestand darauf, dass wir dich nach unten brachten. Fräulein Willig wollte es nicht, aber dein Vater hat recht. Es ist etwas geschehen, Irene. Eine Revolte in Deutschland. Eine Revolte? Gegen den Führer? Ja, gegen den Führer, wenn du so willst. Du kennst es ja nicht anders. Noch weiß niemand etwas Bestimmtes, aber die Gerüchte sind nicht aufzuhalten. Es heißt, Hitler sei tot. Und da könnte es sein, dass sich auch die Tschechen erheben. Du weißt, wie verhasst die Deutschen hier sind. Hitler tot. Was soll denn aus uns werden? Die Mädchen sind unterwegs, wenn man ihnen etwas antut. Ich habe zwei Lastwagen besorgt, die ihnen entgegenfahren und sie auf dem schnellsten Weg ins Lager zurückbringen. Sie müssten eigentlich schon hier sein. Das haben Sie getan, Dr. Havlicek. Ja, Irene. Es war nicht schwer. Aber Habermeck... Euer Polizist? Was ist mit ihm? Ja, vor ein paar Tagen kam er abends zu mir. Sie wissen, ich kann ein wenig Tschechisch. Und da hat er mir von Ihnen erzählt, Dr. Havlicek. Das heißt, nicht von Ihnen, sondern von Ihrer Frau. Das hätte er nicht tun sollen. Das ist keine Geschichte für ein 17-jähriges Mädchen. Ich will sie aber trotzdem hören. Von Ihnen. Da ist nicht viel zu erzählen. Ich war auf einem Krankenbesuch im Nachbardorf. Es war ein schwieriger Fall. Ich musste operieren und die Nacht überbleiben. Ein perforierter Blinddarm. So ähnlich wie bei der kleinen Susanne. Du erinnerst dich doch. Nur, dass es damals eine alte Frau war. Sie starb am nächsten Morgen. Es war kein schöner Tod. Und doch war er leicht und schmerzlos, wenn man ihn mit dem vergleicht, was an diesen Tagen in Lidice vorging. Als ich nach Hause kam, war das Dorf nicht mehr vorhanden, nur Trümmer schwelten noch. Und in den Gassen lagen die Toten. Man hat sie nicht beerdigt und sie sind auch bis heute nicht identifiziert worden. Kleine schwarze Puppen, wie Schachfiguren sahen sie aus. Gebilde aus Ton und rauchigem Wachs. Meine Tochter war so alt wie du, Irene. Ein großes Mädchen. Sehr schlank, mit schwarzen Zöpfen. Sie hieß Katrin. In der Nähe unseres Hauses, zwischen dem Ordinationszimmer und der Scheune, habe ich ihre Spange gefunden. Das war das Einzige. Siehst du, das ist sie. Nur am Rande ein wenig versenkt. Man kann den Lack noch erkennen und die Klammer ist ganz unversehrt. Weine nicht, Irene. Es ist ja vorbei. Aber es darf sich nicht wiederholen. Das habe ich mir damals geschworen. Ja. Gott sei Dank, das sind sie ja, die Lastwagen. Vielleicht gerade noch zur rechten Zeit. Bitte, gehen Sie nicht weg, Dr. Havlicek, bitte. Lassen Sie mich jetzt nicht allein. Nur für einen Augenblick, Irene. Ich will sehen, ob alle mitgekommen sind. In 10 Minuten bin ich wieder da. Ich bleibe hier. Es ist besser, wenn ich heute Nacht bei euch wache. 19:03 Uhr. Die Heeresfeuerwerkerschule bezieht ihren Stützpunkt am Schloss. Bisher keinerlei Widerstand. Alles planmäßig verlaufen. Das Gros der Gruppen nähert sich Berlin. Oberst Jäger auf dem Wege zum Sender. Hören Sie, Fing. Auf dem Wege zum Sender. Panzertruppenschule 2 im Anmarsch auf die Siegessäule. Keine Meldung vom Propagandaministerium. Keine Meldung aus der Prinz-Albrecht-Straße. Die Stoßtrupps sammeln sich. 19.07 Uhr. Die Waffenmeisterschule erreicht das Schloss. Verbindung zur Heeresgruppe Nord. General Kinzel. Zurücknahme auf die Düna vorbereiten. Ich wiederhole. Zurücknahme auf die Düna vorbereiten. Befehl von Generaloberst Beck. Starke Panzerverbände erreichen den Stadtkern. Infanterieeinheiten rücken nach. Ende. Das Schloss, der Sender, die Prinz-Albrecht-Straße, Panzer aus Südwesten, neue Kräfte aus dem Raum Potsdam und Nahen. Klaus müsste doch längst hier sein. Die Bevölkerung beginnt unruhig zu werden. Der Junge hätte schon vor einer halben Stunde kommen sollen. Der gerät mitten in den Aufmarsch hinein. Vielleicht haben sie ihn irgendeinem Kommando zugeteilt, der Waffenmeisterschule oder einem der Stoßtrupps, die den Sender nehmen sollen. Wenn auch nur eine einzige Leitung frei wäre. Ja, ich verbinde. Ihr Sohn ist in der Wachstube, Obergefreiter. Er muss zurück zur Front. Wenn Sie noch einmal sehen wollen, ich löse Sie ab. Aber nicht länger als 10 Minuten. Ich riskiere sonst Kopf und Kragen. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Weißt du, Vater, ich konnte einfach nicht schneller durchkommen. Die ganze Stadt ist voll von Militär. Ja, ist schon gut, mein Junge. Hauptsache, dass du da bist. Ich dachte schon, dir sei was passiert. Hat Mutter angerufen? Ja, ich wusste, dass du kommen würdest. Darum war ich ja auch so unruhig, aber jetzt ist ja alles gut. Wann kommt Mutter? Sie hat Aufnahme bis heute Abend. Eine Sondersendung im Bunker. Im Bunker? Gott sei Dank, dann ist sie an Sicherheit. Und du gehst jetzt sofort nach Hause, hast du mich verstanden? Mhm. Aber vermeide die Hauptstraßen und sei vorsichtig, hörst du? Du hast doch jetzt Urlaub, nicht wahr? Der Leutnant sagte, dass du... Ich habe ihn belogen. Man hätte mich sonst nicht zu dir gelassen. Du, Vater. Ja? Hast du die Meldung vorhin gehört? Was für eine Meldung? Ein Sprengstoffattentat auf den Führer. Woher weißt du das? Du weißt es also auch, der Führer lebt. Klaus, das ist nicht wahr. Doch. Ich habe es selbst gehört, vor 10 Minuten. Eine Sondermeldung des Deutschlandsenders. Komm ans Fenster. Da. Siehst du die Leute vor dem Radiogeschäft? Da stand ich eben auch vor ein paar Augenblicken. Ich wollte schon weitergehen, aber da kam die Nachricht. Hitler sei nur leicht verletzt, sein Umgebung. Das ist jetzt gleichgültig. Wenn Hitler lebt, ist alles verloren. Vater, du musst mir die Wahrheit sagen. Was geht hier vor? Mutter sprach von einer Revolte. Ich verstand es nicht recht. Sie wusste auch nichts Bestimmtes. Bitte, Vater. Sag mir die Wahrheit. Es geht um mein Leben. Ach, Klaus. Ich kann jetzt nicht zur Truppe zurück. Ich bin fest entschlossen. Du weißt, dass ich 2-mal verwundet war. Das letzte Mal. Ich habe euch belogen, Vater. Was hast du? Es war keine Verletzung, sondern ein Zusammenbruch. Ich war verschüttet und da habe ich die Nerven verloren. Was denn? Dann warst du gar nicht im Lazarett? Doch, aber auf einer psychiatrischen Abteilung. Die Ärzte sagen, ich sei wieder gesund, aber ich weiß es besser. Ich kann nicht mehr und ich gehe auch einfach nicht mehr hinaus. Lieber hänge ich mich auf oder mache es wie Onkel Alfred. Ich weiß, man hat ihn erschossen, aber nur, weil er nicht klug genug war. Man muss die breiteste Stelle wählen, nicht Bregenz, sondern Meersburg oder Friedrichshafen. Und man darf auch nicht in der Nacht fahren, sondern schon am frühen Abend. Nächste Woche ist Neumond. Da könnte ich es versuchen. Ach, Klaus. Junge, das darfst du nicht tun. Du musst auch an deine Mutter denken. Mutter? Die würde mich verstehen, aber du... Willst du mir nicht endlich sagen, was hier vor sich geht? Jede Sekunde ist kostbar. Wir müssen uns beeilen, Vater. Du weißt doch Bescheid, nicht wahr? Ja, Klaus, ich weiß Bescheid. So genau wie vielleicht nur wenige Menschen in diesem Augenblick. Dann rede doch. Was heißt das? Es ist alles verloren. Wenn die Meldung wirklich stimmt. Ich glaube es noch nicht, aber es könnte ja sein. Dann wird die Revolution niedergeschlagen werden. Die Revolution? Endlich. Es musste ja einmal kommen. Es konnte ja nicht so weitergehen. Das Heer hat die Gewalt übernommen. Der Angriff auf die SS ist überall in vollem Gange. In Prag und Paris, in Hamburg und Stuttgart. Und die Truppen hier? Gehorchen unseren Befehlen und besetzen die Schlüsselpunkte. Zeughaus und Schloss, die Ministerien und die Rundfunkstation. Den Deutschlandsender? Ja, Klaus. Darum fragte ich auch zuerst nach Mutter. Bei jedem Befehl habe ich zunächst an euch gedacht, denn ihr wart doch alle in Gefahr. Angriff auf den Sender, Mutter und du. Einsatz im Protektorat, Irene. Befreiung der KZs, Großvater. Ich wusste alles und ihr wusstet nichts. Und ich konnte euch nicht helfen. Manchmal kam ich mir wie eine Spinne vor, die sich im Netz der Leitungsdrähte verfing. Kalten, stahlharten Drähten, die befahlen und beschworen und drohten. Marschbefehl bestätigt, Einsatzkommando bereit. Ich wiederhole, Sofortmaßnahmen, wir rufen zurück. 1000 Stimmen laut und leise, alt und jung, befehlend und bittend, kreuzten sich in meinem Kopf und zermarterten mir das Hirn. Aber während ich sie hörte und die Leitungen miteinander verband, da sage ich immer nur euch. Ich muss wieder runter, Klaus. Tu, was ich dir gesagt habe, ja? Wenn alles gut geht, treffen wir uns heute Nacht. In Ordnung, Vater. Aber was willst du jetzt tun? Du hast doch selbst gesagt... Vielleicht gibt es noch eine Chance. Noch ist die Meldung nicht bestätigt. Wer weiß, ob es sich nicht um eine Finte handelt. Auch die SS kämpft um ihr Leben. Auch Goebbels wird versuchen, einen Ausweg zu finden. Der Führer lebt! Hitler ist tot! Das Attentat ist gescheitert! Die Befehle aus dem Führerhauptquartier sind ungültig. Das Attentat ist gelungen! Keine Befehle aus der Windstraße! Generalkommando Paris! Die Operation geht weiter! Stadtkommandatur Berlin! Der Angriff stoppt! Generalkommando Nürnberg bestätigt Belagerungszustand! Ich wiederhole, Generalfeldmarschall Keitel an alle militärischen Dienststellen! Die Befehle aus der Windstraße sind nicht zu befolgen! Der Führer lebt! Jetzt ist es auch für uns soweit, Hendrik. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich habe es Ihnen ja prophezeit, aber ich ahnte nicht, dass es so schnell gehen würde. Wir haben die Wahl. Hitler oder... Der Führer ist tot. Keitel lebt wie immer. Also doch. Nein, Hendrik. Das ist nur ein Rückzugsgefecht. Ein letztes, verspätetes Scharmützel. Hier, lesen Sie. Das habe ich aufgenommen, als Sie mit Ihrem Sohn sprachen. Ferngespräch von der Organisationsabteilung des Oberkommandos des Heeres aus Rastenburg für Oberst Merz von Quirnheim. Bestätige zuverlässig, dass der Führer unverletzt ist. Das Attentat ist misslungen. Es bleibt dabei. Wir haben nur die Wahl. Hitler oder die Armee? Nein, das ist falsch. Zur Armee gehören auch Keitel und Schörner. Sagen wir es einfach, Hendrik, die Gewalt oder das Recht. Für Gewalt können wir auch Krieg sagen, Unterdrückung und Mord. Und für Recht, Würde, Menschlichkeit und Anstand. Große Worte, die alle das Gleiche meinen. Für mich ist es leicht. Sie haben es ja selbst gesagt, ich bin frei. Ich habe mich einmal entschieden und ich bleibe dabei. Aber Sie... Eine Leitung nach Paris für Oberst Stauffenberg. Generalfeldmarschall Kluge. So, Hendrik, jetzt entscheiden Sie sich. Eine Leitung nach Paris. Sie können sagen, es ist alles blockiert oder alle Leitungen sind besetzt. Eine Leitung für Oberst Stauffenberg. Sie können aber auch sagen... Ich verbinde. Bitte sprechen. Danke, Hendrik. Nun gehören Sie zu uns. Nun haben auch Sie sich für Deutschland entschieden. Für Deutschland, vielleicht. Für das Land, in dem meine Kinder leben sollen, ohne Angst und Verzweiflung. Klaus, er muss zurück an die Front. Oder, nein, das darf nicht sein. Ja, ich stelle durch. Führer Hauptquartier. Nein, keine Leitung frei. Wehrkreis Kommando Böhmen und Mähren. Ich verbinde. Die Mädchen schlafen schon. Wir haben Stroh in den Keller geschüttet. Sie liegen eng nebeneinander. Manchmal stöhnt eine von ihnen im Schlaf, aber nur eine Sekunde. Und dann ist es wieder ganz still. Die Lehrer sitzen auf einer Bank mir gegenüber. Freund Dr. Willig hat die Augen geöffnet. Vielleicht sieht sie mich an. Ich kann es nicht mehr erkennen. Die Lampe brennt nur noch schwach. Ein weißes Herz mit einem bläulichen Mantel. Dr. Havlicek hat die Hände gefaltet. Ich glaube, er betet. Aber vielleicht bewegt auch nur der Schatten seinen Mund. Vor einer Stunde hat er mir gesagt, dass die Ordnung zu Hause wiederhergestellt sei. Ich war so glücklich darüber, denn ich dachte an Klaus und die Eltern. Aber als ich Dr. Havlicek anschaute, er sah so müde aus und ganz alt. Musste ich an Katrin denken und die Spange auslackt. Jetzt ist es ganz dunkel. Die Kerze erlischt. Ich sehe auf die Zeiger meiner Uhr. Es ist 9:15. Ich will auch versuchen zu schlafen. Uhr. Jawohl, die Leitung ist frei. Stadtkommandantur unter den Linden. Ja, ich notiere. Was Neues, Hendrik? Das Wachbataillon kommt nicht weiter. Wir treten auf der Stelle. Major Rehmer ist bei Goebbels. Unsere Sache steht schlecht, Filmer. In Prag und Paris, da ist noch alles im Fluss. Aber hier, überall liegen schon Gegenbefehle Keitels vor. Es ist zum Verzweifeln. Was gibt's denn? Ach. Gibt's was Neues, Hendrik? Wie sollen wir denn arbeiten? Seid doch mal still! Ja, die Leute sind nicht mehr zu halten. Jeder will was anderes gehört haben. Die Gerüchte überschlagen sich. An Block 1 und 2 geben sie die Meldungen schon gar nicht mehr weiter. Es kommt jetzt alles auf uns an. Hat Oberst Möller sich schon gemeldet? Aus Döberitz, ja. Er bat um Vollmachten zum Befehl über die Schule. Angriff auf den Sender. Zum wievielten Mal soll ich euch denn sagen, dass ihr ruhig sein sollt? Ja! Ja, ich verbinde mit Schetti. Ruhe doch! Wie sollen wir denn arbeiten? Seid doch endlich still! Dreht doch das Radio ab, seid ihr wahnsinnig! Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Wir geben zwei wichtige Nachrichten. Der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht wird in Kürze zum deutschen Volk sprechen. Der Reichsführer SS wurde soeben zum Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt. Ich wiederhole. Der Führer und oberste Befehlshaber der Wehrmacht wird in Kürze zum deutschen Volk sprechen. Die Wendung und wieder 30 Schritte zurück. Wie ein Uhrwerk. Wie Wasser, das aus einer Rinne tropft. Tack, tack, tack, tack, tack. Immer der gleiche Rhythmus. Gestern und vorgestern. Morgen und übermorgen. Als ob sich nie mehr etwas ändern würde. Hansen? Ja? Wohin gehst du? Nur zum Fenster. Ich will nach den Doppelposten sehen. Sie sind abgezogen. Du hast recht, endlich. Nur die Wache geht auf und ab. Hier wird sich nichts mehr ändern. Heute nicht und morgen nicht. Wir müssen weiter warten. Auf den Regen. Auf den Wind, auf die Nacht. Nein, Hentig, so nicht. Wir dürfen nicht resignieren. Eines Tages werden sich die Tore öffnen, die Wachtürme verbrennen und die Baracken vermodern. Vielleicht werden hier einmal Gärten sein, kleine Häuser und ein Dorfteich. Ein alter Mann stellt einen Stuhl vor die Tür. Zwei Kinder verfolgen die Bahn des kleinen Schiffchens aus weißem Papier. Und ein Junge flickt den Schlauch seines Fahrrads. Siehst du, Hansen? Jetzt bist du auch ins Träumen geraten. Ja, du hast recht. Aber an einem Abend wie diesem halten vielleicht nur die Träume unsere Hoffnungen wach. Und die dürfen wir nicht verlieren. Einmal muss die Stunde doch kommen. Aber wann? Wir werden es nicht mehr erleben. Ich weiß nicht, was heute geschah. Ich ahne es nur. Eine Sekunde lang hat das Rad sich gedreht. Jetzt steht es wieder still. Und trotzdem müssen wir geduldig sein. Irgendwo sieht man uns zu. Irgendwo wird aufgezeichnet, wie wir uns verhalten. Geduldig. Geduldig wie der Mond, das Gras oder die Wälder dort drüben. Die Silhouetten sind ganz scharf. Da hinten liegt Weimar. Der Frauenplan und das Gartenhaus. Tiefurt und Belvedere. Es ist still geworden. Die Truppen ziehen ab. Ja? Gut. Das Wachbataillon verlässt den Wendlerblock. Keine Panzer mehr in der Stadt. Es ist aus. 22.49 Uhr. Jetzt sind wir allein, Färmer. Die Leitungen schweigen. Wir sind abgeschnitten. Das sind doch Schüsse. Herr Leutnant, was ist geschehen? Sie bluten ja. Oben wird gekämpft. Eine kleine Offiziersgruppe hat die Macht an sich gerissen. Unsere Leute sind überwältigt, Färmer. Stauffenberg? Ist er am Arm verwundet. Beck und Olbricht verhaftet. Die Gestapo dringt ins Haus. Nur der Südausgang ist noch in unserer Hand. Machen Sie schnell, Felmer. Nehmen Sie diese Papiere hier, beide Mappen. Ich habe sie gerade noch retten können. Oberstleutnant Haftmann hat das Kommando am Südtor. Er wird Sie wiedererkennen. Ich soll jetzt gehen? Das ist unmöglich, Herr Leutnant. Hier, Hentig, nehmen Sie das Paket. Man wird mich nicht durchlassen. Berufen Sie sich auf Leutnant Schulz. Sagen Sie ihm das... Zu spät. Wenn Haftmann Sie nicht kennt, fragt er zurück. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Diese Papiere dürfen der Gestapo nicht in die Hände fallen. Es handelt sich um das Leben von hunderten Filmer. Ich kann Ihnen keinen Befehl mehr geben, aber ich beschwöre Sie. Wenn der SD diese Mappen findet, sind wir alle verloren. Alle, die von dieser Verschwörung auch nur ahnten. Selma, Sie müssen es tun. Bitte denken Sie jetzt nicht an mich. Es geht ums Ganze. Gut. Leben Sie wohl, Hentig. Leben Sie wohl, Selma. An Tagen wie diesen muss man sich entscheiden. Fürs Ganze oder für das Teil. Seltsam, wie sich die Fronten verkehren. Mein altes Zimmer. Es ist alles unverändert. Der Globus. Wo ist Saloniki? Wo ist der Apennin? Endlich, Sie sind schon wieder unaufmerksam. Der gute Elbenstedt, der ist jetzt auch schon tot. Winnetou und Lederstrumpf. Mein erstes Schreibheft. Mutter hat alles aufbewahrt. Sogar die Tiere sind noch da. Und Tag, Friedrich. Das linke Ohr fehlt noch immer. Ich war nicht sehr zärtlich mit dir, weh? Keine Dummheiten gemacht, Martin. Ja, du bist ein guter Bär. Soll ich dich mitnehmen? Was meinst du? Als Talisman? Ach ja. Der alte Dirke, geografisch-physikalisch. Siehst du, Martin? Siehst du? Das hier ist Deutschland. Hier ist Stuttgart, da Tübingen und das Blaue, da ist der Bodensee. Konstanz, Meersburg, Lindau. Alles ganz nah beieinander. Und da drüben, auf der anderen Seite, hinter der geriffelten Linie, da liegt die Schweiz. Da gehen die Menschen spazieren. In Zürich und in Lugano am Limmatquai. Und hier am Vierwaldstätter See. Und in der Nacht, da sind die Straßen hell wie am Tag. Die Laternen brennen. Und hinter den Schaufensterscheiben. Hinter den Schaufensterscheiben. Das Fenster ist vergittert, wir sind eingeschlossen. Lassen Sie das, das hilft ja noch nichts. Aber ich will hier raus. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, ich bin unschuldig. Seien Sie still, ich glaube Ihnen ja. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir auf die Pritsche. Wir wollen überlegen. Haben Sie eine Zigarette? Ja. Hier. Das Feuer. Danke. Also zunächst einmal müssen wir wissen, wo wir sind. Es wird nicht ganz einfach sein, aber... Warten Sie, wenn ich mich auf die Pritsche stelle und Sie auf meine Schultern steigen, dann müssten Sie eigentlich aus dem Fenster sehen können. Ja, ja, so geht's. Zunächst auf die Hand und dann auf die Schulter. Vorsichtig, ich muss erst einen Griff suchen. Oh, jetzt den Schwung. Also. So. Können Sie etwas sehen? Jetzt? Das ist doch ein Lichtschein. Der Scheinwerfer eines PKWs. Gegenüber ist ein großes Gitter. Das ist das Tor unter dem Vordergebäude. Dann befinden wir uns an der... Ja, an der Westseite des Innenhofs. Weiter, was sehen Sie noch? Das Auto fährt rückwärts. Jetzt dreht sich der Scheinwerfer. Wohin? Jetzt zeigt auf eine Tür. Jetzt öffnet sie sich. Zwei Männer kommen raus. Jetzt wieder zwei. Der Scheinwerfer verfolgt sie. Sie gehen auf eine Mauer zu. Jetzt stehen sie alle in der Reihe. Sie sind verschieden groß. Ich sehe eine Sandaufschüttung. Die Wand ist ganz weiß. Da, man hört Schritte. Aber ich kann niemanden erkennen. Es sind Soldatenschritte. Sie nähern sich dem PKW. Kommen Sie runter. Ich gehe in die Knie, das ist am einfachsten. Machen Sie die Zigarette aus. Und seien Sie still. Urgefreiter Ende zur Vernehmung. Aus Heidelberg hörten Sie ein Hörspiel von Walter Jentz, Der Telefonist. Die Rollen und ihre Sprecher waren Karl Hentig, Heinz Schimmelpfennig, Gisela, seine Frau, Otti Schütz, Klaus, sein Sohn, Karl Michael Vogler, Irene, seine Tochter, Hannelore Dietrich, der Vater, Kurt Lieck, Fellmar, Riklef Müller, Hansen, Armerstein Fühler, Fräulein Dr. Willig, Annemarie Schradig, Helga, Carola Stopp, Dr. Havlicek, Gillis van Rappard, Leutnant, Karl-Heinz Martell, Soldat, Volker Spahr, erste Stimme, Konrad Meyerhoff, zweite Stimme, Siegfried Wischnewski, dritte Stimme, Heinz Ronegger. Ferner wirkten mit Erika Zweigert, Günther Gube, Siegfried Christen und Heinz Hermanns Krei. Ton und Schnitt Bernd Lossen und Ursula Krone. Regie Oskar Nitschke.